Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir haben mal wieder in der Wikipedia gelesen. Folge 4. Die kommen jetzt übrigens alle relativ knackig in einem Rutsch. So könnt ihr sie dann natürlich schön am Strand hören, während ihr da euch den Sonnenbrand gönnt. Ja. Genau. Dieser Tipp kam von unserem Haut- und Skincare- und Sonnenexperten, dem Aushilfssonnenschein, dem Aushilfsjedi. Und ich bin das Zeilenende und heiße euch herzlich willkommen in dieser Folge. Genau, wir sprechen über Zeitgeschehen, Politik, Soziales und so weiter und so fort. Genau, und entgegen der althergebrachten Tradition, dass ich hier anfange, hast du gesagt, du fängst an. Genau, ich bringe eine, also das passt einfach zu diesem heißen Wetter, das die Leute da am Strand haben. Ja. Ich bringe Abkühlungen, ich bringe sehr, sehr große Abkühlungen. Ja. Allerdings fange ich an mit Silikon und Synapsen. Es geht um das Silicon Valley. Nee, es gab 1991 einen kleinen, putzigen Spieleentwickler, der hieß Silicon and Synapse. Okay. Du kennst vielleicht ein Spiel von diesen Herren. Es könnte sein. Hast du zum Beispiel schon mal Rock'n'Roll Racing gespielt? Nein. Oder hast du die Lost Vikings gespielt? Nein. Okay, dann wird's schon schwierig. Battle Chess stammt aus deren. Battle Chess kenne ich, ja. Das ist das mit den animierten Schachfiguren, die sich bekriegt haben, wenn sie auf die gleichen Felder gegangen sind. Genau, also Battle Chess, Rock'n'Roll Racing für den Super Nintendo, GBA und Sega Mega Drive und Lost Vikings unter anderem für alle möglichen Plattformen, auch MS-DOS unter anderem. Ja. Das allererste Spiel war RPM Racing. Ich hätte jetzt alles nicht geglaubt, dass du das kennst. Nee. Okay. Aber wie gesagt, Battle Chess kenne ich. Verrückt. Gut. Der Publisher war Interplay und Lost Vikings wurde damals so ein bisschen verbreitet von den eigenen Mitarbeitern, allerdings als unerlaubte Kopien. Mhm. Daraufhin gab es einen Streit mit Interplay und der Image-Schaden, den Silicon und Synapse hatten, war so groß, dass sie den Namen wechseln wollten. Okay. Sie nannten sich daraufhin Chaos Studios. Okay. Genau. Unter dem Namen Chaos Studio kam, soweit ich sehe, kein einziger Titel raus. Das sollte man bei dem Namen ja auch erwarten, oder? Genau. Also das ist nur mein. Das Problem war nämlich, es gab ein Unternehmen, das hieß Label Chaos. Also musste man nochmal den Namen wechseln und jetzt kommt die Abkühlung. Man nannte sich Blizzard. Ha! Es wird gleich 5 Grad kühler im Raum. Genau, also die Spielefirma, die da gegründet wurde, und in der Zwischenzeit schon nicht mehr den Gründern gehört, schon lange nicht mehr. Michael Monheim, Frank Pierce und Alan Adham. Die haben mit Silicon Synapse angefangen, ein paar nette Sachen für Amiga gemacht, ein bisschen was für den Super Nintendo. Und dann haben sie nach einigen Irrungen und Wirrungen dann tatsächlich angefangen als Blizzard. Und das erste Spiel, was sie als Blizzard dann so richtig in die Bekanntheit gebracht hat, war was? Warcraft, oder? Genau, Warcraft. Orcs and Humans. Und was für mich so das Witzige ist, Warcraft war für mich, in den als ich es das erste Mal wahrgenommen habe, einfach nur ein Spiel, wo Orks gegen Menschen in Echtzeitstrategie irgendwie sich auf die Ömme gekloppt haben. Da gab es noch keine Lore, da gab es noch nix irgendwie, was irgendwie so eine eigene Welt, sondern es war für mich einfach nur so dieses, also als ich es gesehen habe, ging es einfach nur darum, dass du entweder Menschen spielst oder Orks spielst und dann dir auf die Ömme haust. Ja. Also man muss dazu sagen, sie haben The Death and Return of Superman für den Super Nintendo noch gemacht und Mega Drive und sie haben Blackthorn gemacht. Sagt mir gar nichts, ist ein Jump'n'Run. Mhm. Aber das erste Spiel, was man dann wirklich aus dieser ganzen Ära kennt, war dann tatsächlich Warcraft 1994. Das ist 1994. Und ja. Genau, und dann gab's mit Warcraft 2 und so weiter und so fort ganz, ganz viele, viele, viele, viele Spiele. Ja. Ja. Und wir könnten jetzt natürlich darauf eingehen, dass die Rekorde ja nur so purzelten. Ja. Das schnellstverkaufteste Spiel, das meistverkaufteste Spiel. Ja. Also innerhalb von 48 Stunden am meistverkauftesten Spiele. Dann haben sie mit dieser World of Warcraft Expansionsgeschichte irgendwie einen Rekord nach dem anderen sich jeweils immer selbst irgendwie überthront. Ja. Sie haben das MMORPG eigentlich revolutioniert. Obwohl sie auch nicht viel anders gemacht haben als ihre Vorgänger. Genau, also sie haben es halt massenmarktkompatibel mit einer Welt verbunden, die es dann halt schon gab, die durch Warcraft 3 so ein bisschen dann endgültig etabliert war. Und die Spielerschaft bei Diablo hat mehr oder weniger auch schon damals, Diablo 2, im Battle.net hast du halt einfach immer gesagt, ah ja, demnächst kommt ja dann dieses große Ding. Und im Grunde haben sie einfach durch StarCraft, Warcraft und Diablo sich so drei Marken zusammengezimmert, die halt eine große Spielerschaft hatte, die dann irgendwann mal auf dieses neue MMO ging. Mhm. Man muss dazu sagen, es gab zu diesem Zeitpunkt, gab es ja schon andere MMOs. Zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Ultima. Neben Ultima auch noch dieses Dark Age of Camelot und so weiter und so fort. Also es war jetzt nicht so, hätte es nicht schon längst irgendwelche MMOs gegeben, die in größerem Rahmen unterwegs waren. Ja. Als das Ding kam, gab es auch schon Jumpgate zum Beispiel. Ja, größerer Rahmen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also im Vergleich zu WoW war das halt Kindergeburtstag. Genau. Also die haben einfach quasi die Masse gebündelt, diese durch diese drei großen Marken mehr oder weniger zusammengeschustert. Naja, wobei Ultima ja halt auch eine eigene Welt schon vorher hatte. Die haben halt nur eine und die kam halt nicht irgendwie durchs Battle.net auch noch internetmäßig nah. Ja. Also ja, es ist trotzdem schon einigermaßen erstaunlich, dass es ausgerechnet WoW geworden ist. Wahrscheinlich viel Marketingbudget. Genau, okay, wir kommen mal so im Juli 2021 wurde Activision Blizzard, also es wurde irgendwann mal Activision noch dazu gekauft und so weiter und so fort, Irrungen, Wirrungen, brauchen wir jetzt nicht alles eingehen, wurde Activision vom California Department of Fair Employment and Housing verklagt. Die Anklage bezieht sich auf den systematischen Umgang bei Blizzard mit Mitarbeiterinnen, der belästigend, diskriminierend und rassistisch sei. Die Anklage verwies auf einen Fall, bei dem sich eine Mitarbeiterin auf einem Ausflug mit ihren männlichen Vorgesetzten das Leben genommen hat. Die Verstorbene war zuvor Opfer von sexueller Belästigung bei Blizzard geworden, als Nacktfotos von ihrem Büro geteilt wurden. Ja, also ich weiß nicht, ob dieses aufgefallen ist, außer dieser China-Geschichte, wo es ein paar Kaiserwitwen gab, haben so alle meine Themen irgendwie so ein bisschen mit Frauenunterdrückung und ja, ja. Deine Wikipedia-Lektüre war nicht sonderlich fröhlich, habe ich so das Gefühl. Mitarbeiterinnen im World of Warcraft-Team berichteten, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte sie immer wieder anbaggern würden, unangemessene Kommentare von sich geben und Kommentare zur Vergewaltigung ablassen. Ha, ist voll das gute Arbeitsumfeld. Wollen wir noch die Pointe rauslassen? Am 3. August 2021 trat Alan Breck von seinem Posten als Präsident zurück. Die Nachfolger wurden die bisherige Leiterin von Diablo und Overwatch, Jen O'Neill, und der bisherige Vizepräsident und Manager der Technologieabteilung, Mike Ibarra. Ja. Man könnte jetzt also sagen, hurra! Wenn man den nächsten Satz liest, weiß man allerdings, Anfang November 21 trat Jen O'Neill von diesem Posten wieder zurück. Mhm. So, also man hat den alten Präsidenten abgesägt, der ist dann irgendwann gegangen und hat einer Frau und einem Mann den Posten überlassen. Mhm. Die Frau ist schon wieder zurückgetreten. Ja. Ja. Außerdem hat man zwei Leute zu Nachfolgern gemacht, die natürlich im gleichen System groß geworden sind und ja auch nicht aus Nettigkeit auf die Vizeposten bzw. Leitungsposten gekommen sind. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, am 18. Januar 2022 gab Microsoft den Kauf von Activision Blizzard für umgerechnet 60 Milliarden Euro bekannt. Der Handel soll im Geschäftsjahr 2023 beginnend im Juli 2022 abgeschlossen werden. Mit anderen Worten, die Bude wurde dafür am Ende sogar noch damit belohnt, dass sie sowas hatte, weil sie von Microsoft gekauft wurden. Wollte gerade sagen, Microsoft doing Microsoft things again, ne? Wieder mal alles aufkaufen. Zu einem horrenden Preis vor allem. Hätte man aber sagen können, okay, der Bums ist ja nichts mehr wert, nachdem der vor allem, wir erinnern uns, gegründet wurde Blizzard, weil sie mit Silicon und Synapse ein schlechtes Image hatten. Überraschung. Kaum hatten sie ein schlechtes Image, wurden sie gekauft von Microsoft. Ja, das Thema schlechtes Image zieht sich einfach durch die Geschichte von Blizzard durch, ne? Genau. Sie haben nur nicht bei jedem schlechten Image jetzt nochmal den Namen gewechselt, weil sonst hätten sie nämlich spätestens, als sie den Big Brother Award in Österreich bzw. in Deutschland bekommen haben, schon mal den Namen wechseln müssen. Oder sie hätten ihn wechseln müssen, als denen mal irgendwer die Spielerdatenbank aufgemacht hat. Oder als sie mit Real ID Klarnamenpflicht haben wollten, hatten sie auch schon mal ein schlechtes Image. Als sie angekündigt haben, dass sie jetzt ein neues Diablo machen und das ein Handygame wird. Und die Masse sagte, was, wie so ein Handygame? Ja, habt ihr keine Smartphones? Ja. Was man dazu sagen muss, das muss man ihnen lassen, eine der gemeinsten Hacking-Aktionen war ja tatsächlich der Map-Hack. Also wenn du Diablo 2 gespielt hast, konntest du ja die Map dir anschauen, bevor sie überhaupt, wenn du die Map sehen wolltest, konntest du mit dem Map-Hack die Map sehen, die Karte sehen, in der du spielst, weil die Karte hat sich ja normalerweise immer erst aufgebaut, wenn du da hinmarschiert bist. Wie ging das, dass du die Karte gesehen hast, ohne dass du sie aufdecken musstest? Das Spiel wurde clientbasiert auf deinem Rechner gestartet und gesteuert. Das heißt auf Deutsch, dein Rechner hat die Karte, also die Karte wurde quasi auf deinem Client gespeichert und dementsprechend konntest du sie auslesen. Okay. Die lag quasi nicht auf dem Server, die lag auf dem Client. Ja, das ist natürlich dumm. Ja, dementsprechend war es auch keine große Hacking-Kunst, zu sagen, hey, zeig uns doch einfach mal bitte die Karte. Mhm. Gut. Ja, wenn man so reinschaut in die Machwerke von Blizzard, ab einem gewissen Zeitpunkt dreht sich eigentlich fast alles immer fast um die gleichen Universen. Mit Overwatch kommt dann mal das Neueste dazu, mit Hearthstone noch was Neues, aber ansonsten ist da nicht so extrem viel. Aber es ist erfolgreich. Und man muss dazu sagen, sie haben natürlich verschiedene Spielstile geprägt. Sie haben das RTS richtig groß nach vorne gebracht. Ich meine, StarCraft wird nicht umsonst als eines der großen E-Sport-Dinge gespielt. Sie haben MOBA nach vorne gebracht, also dieses, was war's? Dota stammt ja aus deren Warcraft 3 heraus. Mhm. Also dementsprechend die MOBAs sind aus deren Feder entstanden. Ich glaube, weiß nicht, ob das eine eigene Geschichte war oder ob die über irgendwelche Modder entstanden ist sogar und sie es einfach nur profitieren davon. Ich habe keine Ahnung, das ist tatsächlich kein Genre, mit dem ich mich verstärkt beschäftige. Ich auch nicht. Vor allem muss ich jedes Mal lachen, wenn ich LOL lese. Ja, es ist alles ganz schlimm. Genau. So, ja, viel Spaß bei der Brücke von Blizzard zu deinem Thema. Ich brauche keine Brücke. Warum sollte ich mir Gedanken darüber machen, wie ich hier eine wie ich eine Brücke bauen kann. Nö, will ich einfach nicht. Die Brücke, ja, was ist denn dein Thema? Die Brücke ist, dass ich auch einen Wikipedia-Artikel hatte und mein Thema ist W3-Indikatoren. Okay. Weil das Thema war, die Themenüberschrift, die ich mir gesetzt habe, war Gesellschaft und da sind die W3-Indikatoren rausgefallen. Schon mal von gehört? Du erwischst mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, ich habe es mal gelesen. Ich kann es gerade nur nicht zuordnen. Spricht definitiv dafür, dass es die großartige Idee war, die es auch sein sollte. Die W3-Indikatoren sind ein Ensemble von Indikatoren für Wohlstand und Fortschritt, die im Gegensatz zur bisherigen sozioökonomischen Kennzahl Bruttoinlandsprodukt potenziell aussagekräftigere Wohlstands- und Fortschrittsindikatoren darstellen sollen. Okay, ist mir wahrscheinlich genau in dem Zuge, dass man in der Politikwissenschaft damit zu tun hat, begegnet. War 2011? Ja. Okay, und pass auf, im Jahr 2011 hat eine Enquete-Kommission, nämlich die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft ihre Arbeit aufgenommen. Grauenhaft. Halt, stopp, das muss doch Webensqualität heißen. Warum Weben? Na, 3W. W3. Wachstum, Wohlstand, Weben. Ja, an und für sich, ne? Aber keine Ahnung, was da bei der Benennung schiefgelaufen ist. Sie heißt Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Ich glaube, die haben sich erst überlegt, dass sie so heißen wollen und dann haben sie ihre Indikatoren benennen wollen, haben sie festgestellt, dass WWL irgendwie ein dummer Name ist. Und deshalb haben sie halt okay. W3. Es gibt in diesem ganzen Wikipedia-Artikel auch keine Erklärung dafür, warum diese W3-Indikatoren heißen. Das ist alles sehr wild. Das Interessante daran ist aber, also es gab diese Kommission und die haben sich überlegt, dass sich die Aufgabe gestellt hat, und pass auf, zuhören, nach einer möglichen neuen Messzahl für Wohlstand und Fortschritt zu suchen, jenseits der Wachstumsfixierung des bisher als beherrschenden Maßstab geltenden Bruttosozialprodukts sowie der bisher nicht bzw. ungenügend berücksichtigten Kosten, zum Beispiel des Naturverbrauchs oder des Artensterbens. Ah, okay, ich weiß, wo ich es gelesen habe. Ich habe es in Arbeiten gelesen, von Dozenten von mir. Nach dem Studium habe ich noch so ein bisschen den Fetisch gehabt, dass ich ein paar Arbeiten von Dozenten von uns gelesen habe aus Stuttgart. Mhm. Ja, so. Da ging es übrigens nicht um das BSP, sondern das BIP. Weil eigentlich müsste es doch Bruttoinlandsprodukt heißen. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast Bruttosozialprodukt gesagt. Das ist der Begriff, den man in den 80ern verwendet hat. Wahrscheinlich steht da auch Bruttosozialprodukt, weil es ein Idiot geschrieben hat. Nein. Sie sollte das Bruttoinlandsprodukt ablösen und das neue Kriterium sollte weniger wachstumsfixiert als das Bruttosozialprodukt sein, auf jeden Fall auch. Also hast du wieder Bruttosozialprodukt gesagt, ich sag ja. Nein, da geht es ja nicht um die wissenschaftliche Debatte, da geht es ja darum, was die Voraussetzung war, um bemessen zu können, ob das Kriterium gut ist oder nicht. Du kannst ja sagen, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt und jetzt brauchen wir einen neuen Indikator und der soll bitte genauso beschissen sein wie das Bruttosozialprodukt früher wieder. Kannst ja auch sagen. Ah, okay. Gell? Ah, okay. War das BSP aber nicht einfach nur das BIP? Nee, das ist so. Vor allem das BIP ist... Ja. Was ist der Unterschied zwischen BIP und BSP in dem Fall dann gewesen? Gab es da irgendeinen großen qualitativen Unterschied? Ich entsinne mich nämlich nicht. Es gibt irgendeinen, aber ich habe ihn gerade auch nicht auf der Pfanne. Ich dachte, beim Bruttoinlandsprodukt werden einfach nur alle Waren und Tralalas mitgenommen. Genauso wie beim Bruttosozialprodukt, man hat es nur einfach irgendwann mal geändert, den Begriff, weil er sozial irgendwie so irreführend war. Innerhalb des Landesgrenzen. Aber jetzt erzähl doch mal, was macht denn Nein, genau, beim BIP geht es darum, was im Inland geschaffen wird und beim BSP um das, was sich im Besitz von Inländern befindet. Das ist schon ein maßgeblicher Unterschied. So, diese Leitindikatoren verteilen sich auf drei Wohlstandsdimensionen. Es sind insgesamt 10 Stück. Mhm. Und zwar die Dimensionen sind materieller Wohlstand, Soziales und Teilhabe, okay, sowie Ökologie. Materieller Wohlstand sind BIP, die Einkommensverteilung und die Staatsschulden. Soziales, okay, Soziales und Teilhabe sind Beschäftigung, Bildung, Gesundheit und Freiheit. Und, oh ja, super, super messbare Indikator. Die sind alle drei messbar. Vier, meinst du? Beschäftigung, Bildung. Beschäftigung, Bildung, Gesundheit und Freiheit, die sind alle vier messbar. Ja, wobei Freiheit natürlich schwierig messbar ist, so im Sinne von echter Treffsicherheit. Also, naja, du brauchst, es geht ja dann um die, du brauchst ja internationale Vergleichbarkeit, das heißt, du ziehst irgendwas ran, beispielsweise diesen Pressefreiheitsindex, den es gibt. Ja, also, ja, Freedom House Index kannst du nehmen. Ja, genau, du musst dich ja nur darauf einigen, welches Ding du, welche schlechte Messlatte du benutzt und dann funktioniert das Ganze. Ja, ich will nur drauf raus. Freiheit ist tatsächlich in der Zwischenzeit ein relativ schwieriger Messfaktor, weil du und ich würden natürlich sagen, dass die Schwurbler einfach nur Schwurbler sind. Die Schwurbler selber nehmen sich allerdings durchaus als unterdrückte Menge wahr und dann muss man sich natürlich anschauen, wie viel Fünkchen Wahrheit ist da. Und wenn da nur 1% Fünkchen Wahrheit ist, was durchaus passieren kann, dass man irgendwelche Menschen einfach mal mundtot macht, weil man sagt, okay, weißt du was, jetzt gehst du uns echt auf den Sack hier in dem Dorf. Dann ist dieser Freiheitsindex natürlich auch schon so ein bisschen was, wo du sagen musst, ah, schwierig. Nö. Was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das nur anders. Ja, aber ich will nur drauf raus, Freiheit ist, sobald du mit Grauzonen anfängst, irgendwann schwierig. Freiheit ist aber keine Grauzone. Naja, es gibt aber zwischen Recht haben und Unrecht haben eben eine Grauzone. Und in dieser Grauzone kannst du dann dich durchaus befinden. Und wer halt auf Schwarz oder Weiß steht, der hat halt da dazwischen so ein bisschen Schwierigkeiten. Die Sache ist relativ einfach. Die Schwurbler dürfen ihren Unfug von sich geben. Und dadurch hat sich die Sache mit der Freiheit. Ja, bis auf Volksverhetzung. Und genau da ist dann wieder die Grauzone. Nö. Ah, doch schon schwierig. Nö. Natürlich ist Volksverhetzung schwierig, aber deshalb wird sie ja auch bestraft. Ja, aber die Grenze zur Volksverhetzung ist dann durchaus auch schon wieder so ein Ding, wo du halt schwierig. Finde ich nicht. Gut, was ist das Dritte? Dimension, Ökologie, die sich aus Treibhausgasen, Stickstoff und Artenvielfalt zusammensetzt. Okay. Und neben diesen Leitindikatoren schlug die Enquete-Kommission 9 weitere Zusatzindikatoren vor, sogenannte Warnlampen. Diese Indikatoren ergänzen die Leitindikatoren und werden nur dann sichtbar und analysiert, wenn sie sich negativ entwickeln bzw. gewisse Grenzwerte überschreiten. Die habe ich jetzt allerdings nicht auch noch rausgesucht. Was meinst du, was aus den W3-Indikatoren geworden ist? Ich hänge noch an einem Gedanken. Ja. Hast du Stickstoff gesagt? Ja. Hä? Kannst du das erklären, ausführen? Gibt es da irgendwelche Infos dazu? Stickstoff ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 7 und dem Elementsymbol N. Im Periodensystem steht es in der 5. Hauptgruppe beziehungsweise der 15. IUPAC-Gruppe oder Stickstoff-Gruppe. Was möchtest du wissen? Warum ist Stickstoff ein Ökologiefaktor? Weil Stickstoff unter anderem Bestandteil von Ammoniak und Nitriden ist. Und Nitriten auch, glaube ich. Ja, Nitrate sind ja, glaube ich. Und dann gibt es noch die sogenannten Stickoxide. Stickstoffverbindungen. NOx. Ja, ich wollte nur drauf raus, weil Stickstoff an sich ist ja einfach nur da. Also, das ist richtig. Und hat eigentlich auch keinen Bock drauf zu reagieren. Wenn er es dann doch tut, ist es meistens nicht so geil. Darauf will ich raus. Also ich glaube, N2 ist wahrscheinlich das, was in der Luft durch die Gegend schwirrt. In der Regel, die meisten Gase gehen ja Doppelbindungen ein. Ich weiß nicht, ob Stickstoff auch zur Doppelbindung neigt, aber wahrscheinlich. Die Luft besteht aus N2, O2 und CO2. Ja, und noch diversem anderen Zeug. Aber ja, diverses andere Zeugs? Was ist denn da noch dabei? Diverse Edelgase, es gibt einen gewissen Argonanteil, es gibt einen gewissen Ozonanteil in der Atmosphäre. Ja, Ozon ist ja einfach nur O3, aber das ist ja in der Atmosphäre dann oben, das ist ja nicht hier unten. Ja, aber es ist trotzdem in der Atmosphäre. Ja, ja, aber ich rede jetzt von Atemluft, deswegen. Naja, das, was ist deine Definition von Atemluft? Die Atmosphäre besteht aus, ja, unter anderem hast du, wie gesagt, diverse Edelgase, ein bisschen Kohlenmonoxid. Ach so, ja, ich rede von O2, mit Atmosphärenschicht meine ich, dass da ganz oben dann quasi die Ozonschicht, wo dann halt einfach O3 quasi den Deckel zumacht. Wo man ja quasi Fluorchlorkohlenwasserstoffe früher hingeleitet hat, die dann schön das dort gespaltene O2, das gespaltene O dann aufgemacht haben und ein Loch in die Ozonschicht gerissen haben. Genau. Also um deine Frage aber zu beantworten, in der die Rangfolge in der Luft ist Stickstoff etwa 78%, Sauerstoff etwa 21%, Argon knapp 1%, dann Kohlendioxid 0,04%. Ah, okay. Argon. Genau. Argon. Und dann noch, genau, Ozon ist auch ein Spurengas in der Atmosphäre. Du hast es ja auch hier unten, das ist an heißen Tagen, ne? Hoher Ozonwert. Und dann auch noch diverse weitere Edelgase, die halt in der Atmosphäre rumfliegen. Und Kohlenmonoxid, ja, oh. Genau. Ja, wenn man Pech hat, wenn man nach einem O abgespaltet wird von dem ja. CO2, dann hat man Kohlenmonoxid. Ja, deswegen war ich etwas irritiert, weil Stickstoff an sich ist ja nicht das Problem, sondern das, was daraus, ja. Ja, genau, ist ja ein Sammeldings. Da geht's dann halt um die NOXe wahrscheinlich vor allen Dingen, würde ich mal spontan behaupten. Okay. Was war das erste Wohlstand? Kohle, materiell. Materieller, genau. Das ist das BIP, die Einkommensverteilung und das Thema Staatsschulden. Einkommensverteilung nach Gini-Koeffizient oder was wird da genommen? So spezifisch, es war eine Kommission. So spezifisch geht's da gar nicht drum. Es war eine. Okay. Naja, Einkommensverteilung kannst du ja messen mit dem Gini-Koeffizienten zum Beispiel. Also Gini-Koeffizient misst, wie die Kohle verteilt ist, was einer im Verhältnis zu wie viel anderen hat irgendwie. Ja, kannst du. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Berechnungsmethoden. Es geht ja nur darum, dass du dich darauf einigst, dass das ein wichtiges Kriterium ist und dass hohe Ungleichheit schlecht ist. Und dann kannst du halt unterschiedliche Messwerte dranhängen. Okay. Ja. Was wurde daraus? Ich schätze, es wurde das gleiche gemacht wie mit jedem Arbeitskreis. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und das Ergebnis eines Arbeitskreises ist ein Papier und die Aussage, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Das ist richtig. Die haben eine komplette Enquete-Kommission eingesetzt. So eine Enquete-Kommission ist ja nochmal, ist quasi, wenn der Bundestag ganz viel Redebedarf hat, dann gibt es Enquete-Kommissionen. Zu so Gesellschaftsthemen, zur Gentechnik gab es mal eine Enquete-Kommission zum Klon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, solche Sachen. Und diese Enquete-Kommission bestand, also das allein fünf Projektgruppen, die jeweils eigene Vorsitzende hat. Der ganze wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat für diese hat daran mitgearbeitet und die ganze Chose, genau, 2011 und ich glaube 2013 haben sie dann 2013 haben sie, glaube ich, ihre Ergebnisse vorgestellt. Also zwei Jahre lang parlamentarische Arbeit ist da reingeflossen. Die Überlegung, wie können wir Messwerte aufstellen und was ist die Grundlage dafür, wie wohlhabend unsere Gesellschaft ist, letzten Endes. Auch im Vergleich zu allen anderen. Und das Resultat daraus ist, niemand interessiert sich dafür. Muss auch richtig frustrierend sein, oder? Ja, gut, die Schwierigkeit ist, wenn du überlegst, wer damals, jetzt müsste man glatt mal gucken, wann wurde diese Kommission das ins Leben gerufen? Habe ich für dich gemacht. Das ist der 17. Deutsche Bundestag. Das fand ich nämlich tatsächlich besonders erstaunlich. Naja, das ist der FDP-CDU-Bundestag, das ist schon klar. Ich überlege gerade nur, wann, also, obwohl, 11. Warte mal. Blöd. 2011 war ja gar keine Wahl. 2013 war eine Wahl. Okay. Genau, also zur Mitte der Legislaturperiode. Ja. Das heißt, wir haben eine Kommission aus allen Parlamentsmitgliedern, die sich auf diese Ziele geeinigt haben. Wer war denn damals Wirtschaftsminister? Größler. Michael Gloß, stimmt gar nicht. Muss ein FDP-Minister sein. Das war eine FDP-Regierung. Rainer Brüderle? Ja, das könnte sein. Ja gut, dann ist klar, das ist keinen interessiert. Naja, aber die haben es doch eingesetzt. Also, ne, also ich meine, die Biene Merkel war Kanzler und hat mit der FDP regiert. Und selbst die FDP kam vor 12 Jahren auf die Idee, dass wenn wir über Wohlstand reden, müssen wir eigentlich auch über ökologische und soziale Themen sprechen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Nee, gut, nachhaltiges Wirtschaften war ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen ein Thema bei den im linken Flügel. Ja, aber ökologischen linken Flügel der FDP. Den linken Flügel also der Leute. FDP gibt es seit 1870 nicht mehr. Ja, die haben schon immer wieder so ein paar Bürgerrechtler, die auch merken, scheiße, wenn uns der ganze Laden um die Ohren fliegt, bringt der ganze Wachstum die ganze Wachstumsbibel nichts mehr. Ja, aber trotzdem, also seit 1870 gibt es diesen linken Flügel faktisch nicht mehr. Übrigens 2011 ist das Wirtschaftsministerium von Rainer Brüderle an Fipsi Rösler gewechselt. Ah, das sag ich doch, Rösler. Der war nämlich damals Wirtschaftsminister, witzigerweise. Ja, nachdem er vorher Gesundheitsminister war, richtig? Ja, genau. Ich glaube ja. Ja, er war Gesundheitsminister und dann ist er Augenarzt. Nee, Augenarzt, genau. Und dann ist er zum FDP-Chef befördert worden und musste deshalb auch das Wirtschaftsministerium übernehmen. Genau. Und wo geht der Zyklop hin? Zum Augearzt. Träumchen. Ja, erinnerst du dich noch an FDP-Minister von damals? Wen kennst du denn noch? Ich kenne sie alle. Guido Westerwelle war Außenminister. Ja, der unbeliebteste Außenminister aller Zeiten. Ja, das muss man auch erstmal. Ich glaube, Annalena Baerbock hat in den schlechtesten Zeiten nicht solche schlechten Werte hingekriegt. Das stimmt. Dann müsste auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wieder Justizministerin gewesen sein. Ja, war sie. Dann. Also das weiß ich einfach, weil ja. Es gab ja keinen zweiten Anlauf für einen großen Lauschangriff. Ja, gut, außerdem gab es halt keine anderen Bürgerrechtler mehr in der FDP. Also sie haben überlegt, Gerhard Baum auf den Posten zu setzen, aber der hat gesagt, er ist zu alt für den Scheiß. War 2011 die Zensursula-Regierung oder war die noch eins davor? Die Uschi? Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber du hast es mich erst nach FDP-Ministern gefragt. Ja, hau raus. Wen gab's noch? Irgendwas irgendwas Forschung? Wir hatten Rösler und Brüderle hatten wir. Und dann Westerwelle und Leuthäuser-Schnarrenberger? Genau, dann müsste da Rösler das FDP, das Gesundheitsministerium abgegeben hat. Das muss auch ein FDPler dann gewesen sein. Das war Daniel Bahr, Pflegebahr. Gesundheitsminister der afghanische Teppichhändler. Wir wollen ihn nicht vergessen, der afghanische Teppichhändler, der das Ministerium übernommen hat, das er ja abschaffen wollte. Genau, Entwicklungshilfeminister. Dirk Niebel himself. Was wurde eigentlich aus Dirk Niebel? Ich glaube, der verkauft immer noch Teppiche. Wo lobbyiert der heute? Oh Mann, ey. Wollen wir das wissen? Nee, wollen wir, glaube ich, nicht. Wollen wir es? Ich kann das eben nachschlagen, warte. Ich hab Wikipedia. Ja, wenn du gerade auf Wikipedia unterwegs bist, ich hab's schon zu. Ich habe Wikipedia auf, ich gebe Dirk Niebel ein und er sagt, dass es ein ehemaliger deutscher Politiker ist, das ist schon. Ach, da schau her, der ist bei Rheinmetall. Ach so, ja. Ja, Entwicklungshilfe, Krieg. Die Unterschiede sind fließend. Ach Gott. Aber jetzt schauen wir mal kurz das Kabinett Merkel 2. Wer war denn da noch drin? Ach ja, Thomas de Maizière, der mittlerweile auf Kirchentagen sagt, dass, ja, genau, auf Kirchentagen sagt, wie schön. Der war Innenminister. Ja, wie schön das Arbeiten ist. Sein Nachfolger, aber nur bis zur Halbzeit, der ist, glaube ich, ins Verteidigungsministerium dann gewechselt. Ja. Das müsste ich gleich nachvollziehen. War er nicht. Hans-Peter Friedrich war sein Nachfolger. Ja, stimmt. Man erinnert sich schmerzhaft. Ja, Thomas de Maizière ist ins Verteidigungsministerium gewechselt. Von Inneres in Verteidigung, ja. Weil Verteidigungsminister, der Nachfolger, der Vorgänger im Verteidigungsminister, war ein gewisser Freiherr. Ja, von und zu. Ja. Der war in der Regierung davor, war der Wirtschaftsminister, der genau. hat noch Opel zugrunde gerichtet und dann... Genau. Dann Teil dieser Regierung war Hans-Peter Friedrich natürlich. Ja, klar. Wolfgang Schäuble. Franz Josef Jung. Schäuble als Finanzminister. Ja, genau. Franz Josef Jung, nur ganz kurz, der musste dann zurücktreten wegen Kundus war es, glaube ich, ne? Dieser ja, das war die... Genau, und dann ist Uschi von der Leyen als... ist dann Arbeitsministerin. Verteidigungsministerin. Nee, nee, Arbeitsministerin. Ach so. Das war die... Ach so, die haben ja Jung aus dem Verteidigungsministerium ins Arbeitsministerium gesetzt, in der Hoffnung, dass ihm die Affäre nicht mehr nachhängt. Das hat dann aber nicht funktioniert. Genau. Stimmt. Dann Ilse Aigner, die war Landwirtschaftsministerin. Landwirtschaftsminister, klar, aus Bayern. Genau. Und das Familienministerium, das hatte Uschi, bevor sie Arbeitsministerin wurde. Und deren Nachfolgerin schreibt heute für die Welt. Und das hat dann die Christina Schröder. Genau. Das hat dann Christina Schröder übernommen. Genau. Hieß weißt davor du, aber anders. Ja, die hieß Köhler. Genau. Weißt du, wer Verkehrsminister war? Das war noch die Dobrindt. Nein. War das Dobrindt? Das war aber auch vor Scheuer, oder? Ja. Es gab noch einen von der CSU, der eine totale... Ja, ja, das war... Ja, ich überlege gerade, boah, Dobrindt, Scheuer und... Das war nicht Seehofer, das weiß ich. Das ist richtig. Der hat in dem Kabinett nicht drin gesessen, Horst Seehofer. Ja, nee, Seehofer ist damals schon nach Bayern gegangen, Ja. Weil Beckstein gefailt hat. Mhm. Beckstein hat die Wahl vergeigt und daraufhin hat man gesagt, ah, dann wirst du auch nicht Ministerpräsident. Genau. Was eine der geilsten Nummern ist. Ja, du hast die Wahl zwar, du bist da trotzdem stärkste Fraktion, aber du hast so ein schlechtes Ergebnis, du wirst nicht Ministerpräsident, wo du dann auch denkst, hä, was ist denn das für ein Wahlbetrug? Mhm. Das wäre als hätte jetzt Scholz gesagt, ach so, mein Ergebnis war so schlecht, der Schröder übernimmt. Boah, wer war die FDP-Nase noch? Das war CSU. Auch die CSU-Nase, genau. Das war auch so ein Vollfail. Richtig. Andreas Scheuer war übrigens sein Staatssekretär. Ach, scheiße. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Peter Ramsauer. Ah! Ja. Und ja. Wo wir gerade bei Verkehr und Fail sind, Kanzleramtsminister. Peter Altmaier. Nein. Der war Umweltminister. Ach, zu dem Zeitpunkt? In der Mitte der Legislaturperiode vorher Umweltminister war ein Herr, der auch gerne CDU-Vorsitzender geworden wäre. Keine Ahnung mehr. Norbert Röttgen. Ah, stimmt, der Reaktor Röttgen. Ja, genau. Immer noch. Stimmt. Übrigens, Peter Altmaier, muss man ernsthaft sagen, ist eine total lustige Geschichte, weil der hat tatsächlich gearbeitet zeitweise. Nein. Doch. Und weißt du, was das Witzige ist? Das Heizungsgesetz, was jetzt so richtig fies ans Kreuz genagelt wurde. Ja. Und jetzt erstmal hinter die Sommerferien geschoben wurde, ist ja nicht so, dass es da keine Regelung gibt, sondern das Heizungsgesetz, wie es die Gazetten nennen, ist ja einfach nur eine Novelle. Ja. Gebäudeenergiegesetz heißt das. Da wird ja einfach nur was. Bitte? Gebäudeenergiegesetz heißt das Ding übrigens richtig. Ja. Genau. Und das Gebäudeenergiegesetz in seiner ursprünglichen Form, wie es aktuell gilt, stammt aus welchem Ressort? Aus dem Umweltministerium? Nein, eben aus diesem Wirtschaftsministerium, das Peter Altmaier dann gemanagt hat. Okay. Und jetzt halt dich fest. Ich halte mich fest. Jetzt wird's lustig. Da steht auch schon ein Heizungsverbot drin. Ja. Nämlich 2045, glaube ich. Ja, ja, genau, die haben das nur vorgezogen. Genau, Verbotspartei CDU. Richtig. Genau. Aber trotzdem nochmal Verkehrsfail und Bundeskanzleramt. Peter Ramsauer war Verkehr. Genau. Und es gibt noch einen jemanden, der sich später dran mit Verkehr beschäftigt hat, der war zu dem Zeitpunkt Chef des Bundeskanzleramts. Eben nicht Dobrindt, oder? Nein. Wer war da? Es gab noch einen CDU-Minister, der... Der hat durch die Nase Verkehr gesprochen. Gemacht hat? Der hat nicht politisch mit Verkehr zu tun gehabt, sondern so mehr, um Geld zu verdienen. Du da kommst nicht drauf. Jetzt auch wieder auf den Fall. Nee, ich überlege gerade, Menschen, der so gesprochen hat, also das wäre jetzt eher so der Willi von der FDP, wie hieß er denn? Dein Freund aus der FDP? Christian Lindner? Nein, dieser Willi-Verschnitt, Ich glaube, ich weiß, wenn du meinst, den sie auch in der, irgendwie in der Heute-Show oder so immer verarschen? Ja, ich überlege gerade, wie hieß denn der? Ja, aber der war nicht Chef des Bundeskanzleramts. Ja, eben, das weiß ich. Helge Braun war mal irgendwann auch noch. Ja, das müsste aber Merkel 4 gewesen sein. Ja, ich überlege gerade, Helge Braun war mal Kanzleramtsminister. Der ist übrigens Vorsitzender des Haushaltsausschusses mittlerweile. Okay. Ich überlege gerade, wen hatte denn die Merkel noch unter ihren Fittichen? Ja. Ich überlege gerade mal. Ja. Also. Kanzler und Minister. Ja. Merkel hatte 4 verschiedene. Ach! War das dieser der davor das Generalsekret war? Ich glaube, der war vorher Generalsekret, ja. Ja, das war der Kuschelpartner von Hubertus Heil, oder? Nee, doch, oder? Hubertus Heil war seinerzeit im Kabinett Merkel 1, wenn ich es richtig weiß, Generalsekret, und Ronald Pofalla war auch Generalsekret der CDU. Ja. Und das war die erste große Koalition, und die war so kuschelig, dass man die beiden tatsächlich als Generalsekretäre quasi immer in Gazetten fast schon in den Urlaub gemeinsam geschrieben hat. Ja, genau. Ronald Pofalla war der später dann Bahnmanager wurde. Und aufs Maulhauer. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, wem er aufs Maul hauen wollte. Ja, das macht nichts. Und ein Ministerium haben wir noch vergessen, das war auch eine ganz besondere Besetzung. Wir haben das Bildungsministerium nämlich noch vergessen. Ich glaube, die Amtsinhaberin ist heute dunkel. Diplomatin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich entsinne mich dunkel, aber das war... Ah nee, ist sie nicht mehr, aber sie war es früher. Das war aber auch keine Dauerstelle, oder? Das hat sich dann Bildung irgendwann erledigt. Die kommt aus Baden-Württemberg, die Dame. Ja, ich weiß, ich wollte gerade sagen, war das nicht auch das Ministerium, das wegen Doktorarbeitsfälschung? Ja. Aber erst gegen Frau Schawan. Gegen Ende der Legislaturperiode. Ja, Frau Schawan. Richtig. Das war schon ein illustres Kabinett. Vor allen Dingen, also manche von den Nasen sieht man ja bis heute leider. Ja, Schawan ist eigentlich eine traurige Gestalt. Ja gut, die ist in der CDU, das sind alles traurige Gestalten. Nein, die Schawan-Geschichte ist echt bitter. Und zwar, die Schawan war Bildungsministerin in Baden-Württemberg. Genau, wollte Ministerpräsidentin anstelle des Ministerpräsidenten werden. Genau, und ist damals gegen Günther Oettinger angetreten. Ja. Und die CDU hat damals in Baden-Württemberg das Gerücht gestreut, die Schawan wäre lesbisch. Mhm. Und das hat schon ausgereicht, dass man in der CDU gesagt hat, was? Eine Frau und auch noch lesbisch. Eine Frau und auch noch, also wenn sie lesbisch alleine wäre, das wäre ja in Ordnung, aber eine Frau und lesbisch. Ja. Und da hat man gesagt, okay. Und diese Gerüchte wurden dann quasi zur Wahl bei den CDU-Mitgliedern eben mehr und mehr gestreut, und da hat man sich dann doch für Günther Oettinger entschieden. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Günther Oettinger jetzt die bessere Lesbe ist, aber das muss wahrscheinlich die Frau von Günther Oettinger beurteilen. Aber wenn wir heutzutage wissen, dass Chefredakteure SMS nachts kriegen mit mach mal die FDP stärker, dann weißt du auch, dass da Kampagnen SMS kommen mit hey, mach mal die Lesbe, sorg mal dafür, dass die alte Lesbe da nicht irgendwie Ministerpräsidentin wird. Gar nicht lesbisch, egal. Um ehrlich zu sein, täte mich das auch gar nicht wundern, wenn das der Umgang untereinander in der Südwest-CDU ist. Genau, ja. Genau, also halten wir fest, vor 12 Jahren wäre die FDP bereit gewesen, über Ökologie und Soziales zu sprechen. Und das Personal, politische Personal vor 12 Jahren war schon genauso grauenhaft wie das heutige. Was man dazu sagen muss, 2 Ministerien, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hast du genannt und beide wurden nicht ausgetauscht. Das muss man auch mal sehen. Westerwelle hat, glaube ich, nie den auswärtigen Posten abgegeben und Schäuble ist, glaube ich, auch nur Finanzminister gewesen. Genau, das ist richtig. Ich gehe gerade durch. Ilse Aigner ist auch die gesamte Legislaturperiode ja, Ernährung und das interessiert keine Sau. Ja, aber trotzdem, ne, man muss es. Und Peter Ramsauer war die ganze Zeit über Verkehrsminister und Dirk Kniebel die ganze Zeit über Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ronald Pofalla, die ganze Zeit Bundesminister für besondere Aufgaben. Ja, und Frau Leuthaus ist Schnarrenberger, ist, glaube ich, auch nicht von der Fahne gegangen. Das ist richtig. Ja, ich glaube, die hat die ganze Zeit im Keller des Bundesjustizministeriums gesessen und hat belauscht, was in den oberen Etagen so geschehen ist, seitdem sie da raus ist. 96, ne? Oder so. Ja, ich glaube, die ist 96 von der Fahne gegangen. Das die letzte Kohl-Regierung, meine ich, ja. Ja. Ja. Gut. Wer war denn der Nachfolger dann? Wer war denn Justizminister unter Kohl 5, 4? Ihr Nachfolger, das könnte ich auch noch, dann müsste es, ich habe das Kabinett ja gerade auf, da müsste es, glaube ich, reichen, wenn ich auf Sabine Leutheißer-Schnorrenberger klicke und dann kann ich hier nach unten und dann ist da das Kabinett Kohl, ist das Kabinett Kohl 5 sogar schon, stimmt. Edzard Schmidt-Jorzig müsste das dann gewesen sein. Ah, ja, ja, stimmt. Der dann danach noch Karriere gemacht hat als Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Oh, stimmt. Daher kenne ich den Namen. Das war der. Ich weiß, der war ja Jurist. Ich weiß nur, ihr Nachfolger, die Nachfolgerin war das Kremlin. Hatte Däubler Gremlin, ja. Ja, Hertha Däubler Kremlin, die dann irgendwie in der Bundestagskantine gesagt hat, der Busch ist wieder Hitler. Yay! Da freut man sich. Also, Wikipedia macht Spaß. Richtig. Ja, ich hoffe, wir haben euch mal hier jetzt ein bisschen Laune gemacht auf Wissen, dass man einfach so durch die Gegend ballern kann. Genau. Ja. Wir können zu jedem Thema abschweifen, wenn wir wollen. Ich überlege gerade, wen kenne ich denn noch an Justizministern, die es noch gab? Ich glaube, Klaus Kinkel war Justizminister, bevor er Außenminister wurde. Sicher? Ja, ich glaube schon. Ich versuche gerade den Wikipedia. Ah, da ist der Wikipedia-Artikel. Ich mache das kurz auf, dann kannst du dich nämlich erinnern. Nationale Justiz. Klaus Kinkel war Ding und irgendein Vogel war noch. Hans Jochen. Ich überlege gerade, wie hieß der andere? Bernhard Vogel. Genau. Der war es nicht. Ja, so. Bernhard Vogel war ja auch in einer anderen Partei. Genau. Wer ist denn unser aktueller Justizminister? Das weißt du doch. Ich habe dich gefragt. Das ist Marco Buschmann. Genau. Wobei man sagt nicht mehr Buschmann, man sagt irgendwie Hutus, Tutsis und was weiß ich wieder. Ich glaube, der ist Gelsenkirchener. Ja, also heißt er Marco Huti oder ja, Marco Tutsi oder Marco Zulu. Genau, möglicherweise. Klaus Kinkel, hast du tatsächlich recht, der war der Vorgänger von Sabine Leutheißer-Schnarrenberger. Okay. Die Nachfolgerin von Hertha Däubler Gremlin war Brigitte Zypries. Ja, völlig irrelevant, genau. Ja, genau. Nach Leutheißer-Schnarrenberger hatte Heiko Maas das Justizministerium, bevor er Außenminister wurde. Mhm. Dann Katharina Barley, ganz kurz. Und dann Christine Lambrecht. Was wurde aus Frau Barley nochmal? Die ist ins Europaparlament gewechselt. Die war Spitzenkandidatin für die Europawahl. Stimmt, als irrelevant ist sie dahin gewechselt. Ja, die hat sich gedacht, dass 5 Jahre... Ja, nee, das Witzige ist ja, dass es dann Frau von der Leyen wurde, obwohl man ja... Ja gut, aber sie hat ja fürs EP kandidiert, nicht als Dings. Ja, ich weiß, aber ich weiß aber in die Irrelevanz, weil das Parlament ist ja auch völlig irrelevant. Ja, das ist. Aber dazu an anderer Stelle mal. Genau, ja. Und es gibt noch zwei Honorable Mentions in der langen Liste der Bundesjustizminister. Da gab es nämlich einen relativ hohen Verschleiß. Aber zum einen Gustav Heinemann, der dann später Bundespräsident war. Ich weiß, ich sage ja, sagt mir nichts. Genau. Und Thomas Dehler. Das war der Erste. Das ist der Architekt vom Thomas Dehler Haus. Genau. Und der Kantinenchef. Ah, okay. Ja, das heißt? Der war Justizminister, Architekt und Kantinenchef. Ich wollte gerade sagen, das heißt, es gab bisher noch keinen grünen Justizminister. Das ist richtig, ja. Es gab von der CDU gab's, von der CSU gab's, von warte mal, hier ist doch SPD, Deutsche Partei, FDP, die Dings sagt, dass es wohl offenbar parteilos und grün gab, aber die Farbe sieht man nicht. Nee, gab's offenbar nicht. Hä? Parteilos? Ja, diese Übersicht, wo dieser Strahl immer ist, da steht unten in der Legende drunter, da steht drunter grün für Grüne und grau für parteilos, aber die hatten alle Parteimitgliedschaften. Ich wüsste auch nicht, warum ein Minister parteilos in der Geschichte sein soll. Also wenn du sagst DP, also Deutsche Partei, dann müsste eigentlich alles abgedeckt sein, oder? Warum sollte es irgendeinen parteilosen Minister geben im Justizbereich? Klaus Kinkel war, ist der FDP erst 1991 beigetreten und zwar wenige Tage nachdem er zum Justizminister ernannt wurde. Das heißt, er war anfangs parteilos. Warum? Das weiß ich nicht. Gut, dann reden wir darüber in der großen Klaus-Kinkel-Folge. Ja. Wo wir dann auch den Klaus-Kinkel-Kinderchor zu Gast haben. Und es gibt Klaus-Kinkel-Croutons auf unserem Klaus-Kinkel-Kräutersalat. Und Kinkelbrot, endlich. Komm, sag den Leuten Tschüss. Tschüss. Tschüss.